Und die Hirten kehrten wiederum, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesiegen gehen und gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.